Am Tag vor der Fraktionssondersitzung sagte CDU-Generalsekretär Tauber, er wünsche sich, dass die Kanzlerin auch aus der Fraktion die entsprechende Zustimmung für ihre Politik erfahre. Ein Ja sei nicht unbedingt leichter als ein Nein. Deswegen stimme ich nicht nur aus Überzeugung mit Ja, sondern stelle mich da auch immer schützend an die Seite der Kollegen, die ebenfalls zustimmen und diese schwierigen Entscheidungen, die sich keiner leicht macht, eben mittragen. Im CSU-Präsidium signalisierten die Teilnehmer einer Telefonkonferenz einhellige Zustimmung zu einem dritten Hilfspaket für Griechenland. Der SPD-Chef appellierte schriftlich an seine Genossen. In einem Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, schreibt Sigmar Gabriel, die deutsche Bundesregierung stehe geschlossen zum Verbleib Griechenlands in der Eurozone. Linken-Chefin Katja Kipping will ihren Abgeordneten empfehlen, am Mittwoch im Bundestag mit Nein zu stimmen. Sie rechnet aber auch mit Enthaltungen. Die Linken treffen sich morgen um 16 Uhr zu ihrer Fraktionssondersitzung. Alle anderen Fraktionen setzen sich erst um 19 Uhr zusammen.